I am out. I guess also I was a very high energy kid. Als Kind hatte ich sehr viel Energie. Ich trommelte ständig rum. In der Schule gab es immer Stunk, weil ich einfach nicht aufhören konnte damit. Georgia Barnes ist ein London-Kid, wie sie sagt. Aufgewachsen zwischen Clubmusik, Britpop, Reggae und Bhangra, den Sounds der ehemaligen Kolonien. Ihr Vater Neil Barnes ist DJ und der kreative Kopf des in den 90er Jahren erfolgreichen Trip-Hop-Duos Left Field. Er hat Georgia schon früh ein Schlagzeugset geschenkt. Keine Ahnung, wie ich das angestellt habe, aber ich beherrschte das Instrument von Anfang an. Ich konnte einfach spielen. Es macht so viel Spaß. Ich versuche, mich ständig zu verbessern. Das Schlagzeug ermöglicht mir, kreativ zu sein. Ich liebe es einfach. Nach dem Studium der Musik und Afrikanistik zieht Georgia als Tourmusikerin um die Welt. Die Erfahrungen sind nicht immer positiv. Eine Frau am Schlagzeug ist für manche auch heute noch keine Selbstverständlichkeit. Besonders schlimm sind die Techniker und Roadies. Ach, du bist eine Schlagzeugerin? Schaffst du das überhaupt? Und ähnliche Fragen. Ich sage dann immer, gib mir ein Drumset und ich jage dich damit zum Teufel. Als Frau packt man dann immer eine extra Portion Wut in das Drumming. Man könnte sagen, dass der Sexismus so immerhin das Spiel befeuert, aber in Wahrheit ist es einfach nur traurig. Really bad. To hold you dear to me, to hold me by the sea, 'cause I know we'll travel far. This will be a test. Georgia Barnes Vorbilder sind Missy Elliott und die Rapperin M.I.A. Beide Künstlerinnen stehen für Unabhängigkeit und Selbstbestimmung im Musikgeschäft. Mit der Zeit beherrscht Georgia immer mehr Instrumente. Sie eignet sich auch die wichtigsten Produktionstechniken an. Die Stücke werden alle selbst eingespielt und im Studio abgemischt. Im Zentrum steht stets der Beat. I'm a bit of a crate digger. I'm build up my record collection. I'm very much into listening. Ich wühle mich durch Stapel alter Musik. Dann stoße ich zum Beispiel auf einen Rhythmus oder eine Melodie aus Südostasien. Davon nehme ich ein Sample und wickel es um den Beat herum, an dem ich gerade feile. So bekommt er einen außergewöhnlichen Klang. Jay Dilla Elliott und Timbaland haben das so gemacht, oder das Duo The Knife. Ich mag das sehr, weil man so in unbekanntes Territorium vorstoßen kann. I just think it's interesting. It pushes boundaries a little bit. However long I try, only gets me high with no love. Vor einem Jahr erscheint Georgias erste EP Come In. Bei einem Showcase wird sie von Lawrence Bell, dem Gründer des renommierten Independent-Labels Domino Records, entdeckt und unter Vertrag genommen. Georgia heißt Georgias Debütalbum. Zeitgenössische Club-Sounds treffen auf exotische Rhythmen und die ein oder andere Ballade. Hitze und Coolness reiben sich wohlig aneinander. There's not a story. I think the story is. Es gibt keinen thematischen Überbau, keine Story, die dieses Album zusammenhält. Trotzdem ist es eine sehr persönliche Platte geworden. Die Songs bieten einen Einblick in meine Welt. Aber das ist erst der Anfang der Geschichte. Into the first beginning stages of this world. Die Talentprobe ist geglückt. Georgia macht nicht nur die Beine tanzend. Das Debütalbum wartet darüber hinaus mit guten, einprägsamen Songs auf. So lässt sich die Popwelt auch vom Schlagzeug aus erobern.